Kundgabe 1167. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.11.1939. Gebet. Und so sollet ihr im Gebet verharren, denn ihr seid schwache Kindlein, die allzeit des Vaters Hilfe benötigen. Und eure Sorge soll stets sein, euch seiner Hilfe würdig zu erweisen. Denn was euch der Vater im Himmel tut, das tut er aus Liebe zu euch. Wollet ihr nun diese seine Liebe besitzen, so müsset ihr es ihm beweisen, dass ihr seine Kinder seid, indem ihr seinem Willen nachkommt. Und dazu benötigt ihr Kraft, die ihr in gläubigem Gebet erflehen sollt. Und daher ist das Gebet die erste Sprosse nach oben. Es vermag das Erdenkind alles, so es zum Gebet seine Zuflucht nimmt. Denn der Vater selbst hat euch die Verheißung gegeben mit seinen Worten. Bittet, so wird euch gegeben. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Ein jeder Ruf, der aus dem Herzen kommt, dringt zum Vater und wird auch Erhörung finden, so es zum Seelenheil des Menschen dienlich ist. Die Macht des Gebetes ist so groß, dass ungeahnte geistige Kraft dem Erdenkind zur Hilfe gesandt wird und jeglicher Bitte entsprochen wird, so es im Willen des himmlischen Vaters liegt. Doch nur das Gebet kann erhört werden, das demütig, bittend und kindlich vertrauend zum Vater emporgesendet wird. Es muss das Gebet widerspiegeln, das rechte Verhältnis zu Gott. Wie ein Kind dem Vater sein Anliegen vorträgt, so soll das bittende Erdenkind mit jeglichem Anliegen zu ihm kommen, in dessen Macht allein es liegt, jegliche Bitte zu erfüllen. Das Gebet ist die bewusste Verbindung mit Gott. Denn es setzet das Gebet auch den Glauben voraus, dass eine höhere Macht alle Gewalt hat und dass Gott seine Geschöpfe liebt. Es beweiset, dass das Geschöpf seinen Schöpfer anerkennt. Es stellt das Gebet das rechte Verhältnis her zwischen beiden und es beweist das Gebet das Verlangen des Erdenkindes zum Vater des Alls. Und so ihr also bittet und euer Anliegen dem Herrn vortraget, bekennet ihr euch zu dem Urgeist, der euer Ausgang ist, und ihr betretet die Brücke, die zur Wiedervereinigung führt. Denn es ist das Gebet, der erste Schritt zum Vater. Es ist das Gebet die einzige Möglichkeit, aus der Tiefe zur Höhe zu gelangen, denn es wird durch das Gebet dem Erdenkind vermittelt, Kraft und Stärke, die Arbeit an sich, an seiner Seele zu beginnen und also die Kluft, die es vom Vater trennt, zu überbrücken. Und so der Mensch Kämpfe zu bestehen hat, gleich welcher Art, ist immer das Gebet die Zuflucht zu dem, der allem Schweren ein Ende setzen kann. So ihr Recht, das heißt, im Geist und in der Wahrheit betet, wird euer Flehen erhört werden, auf dass ihr im Glauben an seine Liebe und Allmacht stark werdet. Amen.